So what do you think, guys? Good morning. Also, was denkt ihr, Leute? Guten Morgen. Have you entered the rest or shall we enter? Seid ihr schon in die Ruhe eingekehrt oder sollen wir eintreten? Look, I'm going to give you a key next to the key of faith and obedience. Ich werde euch einen weiteren Schlüssel geben, zusätzlich zum Schlüssel des Glaubens und des Gehorsams. And mixing your faith with the word of God. Sowie des Verbindens eures Glaubens mit dem Wort Gottes. This is something that the Lord showed me about 30 years ago when I was training leaders in Austria. Das ist etwas, das mir der Herr vor etwa 30 Jahren gezeigt hat, als ich Leiter in Österreich ausgebildet habe. First God says there remains a rest for us. Zuerst sagt Gott, dass uns eine Ruhe vorbehalten ist. What does it look like? Wie schaut sie aus? Look at verse 10. Schaut euch Vers 10 an. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works, just as God did from his. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Look. Schaut. My ministry. Mein Dienst. My work. Meine Arbeit. My sermon. Meine Predigt. My business. Mein Geschäft. My this. Mein dies. You are busy with your works. No wonder you don't rest. Ihr seid mit euren Werken beschäftigt. Kein Wunder, dass ihr keine Ruhe habt. If you can catch this key, it's going to be a breakthrough. Trust me. Wenn ihr diesen Schlüssel versteht, wird das ein Durchbruch für euch sein. Vertraut mir. Kitzker, where I'm the president of. Brazilian Kitzker, dessen Präsident ich bin. It's the Lord's work, not mine. Ist das Werk des Herrn, nicht meines. That's why I'm so much at peace. Und deshalb bin ich vollkommen im Frieden. I always have to make the choice that I work for the Lord or I let the Lord work through me. Ich muss immer eine Entscheidung treffen, ob ich für den Herrn arbeite oder ob ich den Herrn durch mich arbeiten lasse. Once I come to the place where I understand my works have absolutely no value before God. Wir müssen dahin kommen zu verstehen, dass unsere Werke vor Gott absolut keinen Wert haben. The only value before God has doing the works that are His work, which He's already prepared. Und das Einzige, das vor Gott zählt, ist es, wenn wir die von ihm für uns vorbereiteten Werke tun. So if He prepares the work, I slip into the works that are His, not mine. Also wenn er die Werke vorbereitet, dann schlüpfe ich in die Werke, die aber seine sind, nicht meine. Does it look like in the practice? Wie schaut das in der Praxis aus? Jesus modeled this to us. Jesus hat es uns vorgemacht. What did he tell us in John chapter 14? Was hat er uns in Johannes 14 gesagt? He said, er sagte, the words that you hear, they're not my work. Die Worte, die ihr hört, sind nicht meine. Well, excuse me, Jesus, but you're talking. Entschuldigung, Jesus, aber du sprichst ja. No, no, no. Nein, nein, nein, nein. To you it looks like that I'm talking, but in reality it's the Father speaking through me. Für euch schaut so aus, als ob ich spreche, aber in Wirklichkeit spricht der Vater durch mich. And then he says something else. Und dann sagt er noch etwas. He says, and the works, the Father does them through me. Und der Vater tut die Werke durch mich. Do you know what? Wisst ihr was? Many, many, many years ago, when I was just starting to serve Jesus. Vor vielen, vielen Jahren, als ich gerade angefangen habe, Jesus zu dienen. In 92. Es war 1982. Ich war gestresst. And the Lord said to me, und der Herr sagte zu mir, Reinhard, I don't want you to pray this stupid prayer anymore. Reinhard, ich möchte nicht, dass du dieses dumme Gebet noch einmal betest. What did I pray? Was habe ich gebetet? Every time I had to preach, I prayed, Lord help me, Lord help me, Lord help me, Lord help me. Jedes Mal, wenn ich predigen sollte, habe ich gebetet, Herr hilf mir, Herr hilf mir, Herr hilf mir. And the Lord said, don't pray this stupid prayer. Und der Herr sagte, bete dieses dumme Gebet nicht. I was shocked. Ich war schockiert. I thought it was a prayer of humility. I wanted the Lord to help me. Ich dachte, es war ein Gebet in Demut. Ich wollte, dass der Herr mir hilft. When he said to me, that's a stupid prayer, I asked him, why is this a stupid prayer? Als er zu mir sagte, es wäre ein dummes Gebet, fragte ich, warum? And he said, and then I said to him also, and then what shall I pray? Und dann fragte ich ihn auch, was soll ich beten? Do you know what he said? Wisst ihr, was er sagte? He said, instead of you asking me to help you, er sagte, anstatt mich zu bitten, dass ich dir helfe, ask me to use you. Solltest du mich bitten, dich zu benutzen. Because if you ask me to help you, you work with my help. Weil wenn du mich bittest, dass ich dir helfen soll, arbeitest du mit meiner Hilfe. I use you, I work through you. Aber wenn ich dich benutze, arbeite ich durch dich. That was a key in my life. Das war ein Schlüssel in meinem Leben. That was rest. Es war Ruhe. Look. Those who have entered the rest, they cease from their own works. Schaut, wer in die Ruhe eingetreten ist, hat seine eigenen Werke beendet. Oh my God, he destroyed my ministry. Oh mein Gott, Gott zerstört meinen Dienst. My ministry? Mein Dienst? That's not rest. Das ist keine Ruhe. Rest is Jesus simply works through you, but from the people's perspective, it looks like you work for him, but it's not the truth in your heart. Ruhe ist, wenn Jesus einfach durch euch arbeitet. Aus der Perspektive der Menschen schaut es so aus, als ob ihr für ihn arbeiten würdet. You know, and once you come to this place, you are so at rest. Und sobald ihr einmal dahin gekommen seid, seid ihr sowas von in der Ruhe. You know, we decided together with my social media team. Wir haben zusammen mit unserem Social Media Team entschieden, dass es besser ist, abends keine Lives auf Instagram zu machen, sondern eine 7 Uhr Morgenandacht. So habe ich entschieden, ich werde auf sie hören, es klingt sehr klug. It has been the most amazing experience. Und das war die wunderbarste Erfahrung. I mean, every single morning we have about 1,200 people. Jeden Morgen haben wir so um die 1,200 Leute. Miracles happen. People send me testimonies. It's beautiful. Wunder geschehen. Menschen senden mir Zeugnisse. Es ist einfach wunderschön. Here is how I prepare myself for about 1 hour live every morning. Für eine Stunde live jeden Morgen bereite ich mich wie folgt vor. I don't. Ich tue es nicht. I go to bed at night happy with Jesus. Ich gehe abends glücklich mit Jesus schlafen. I wake up in the morning happy with Jesus. Ich wache in der Früh glücklich mit Jesus auf. And usually I start to think about the life about 5 minutes before 7. Und gewöhnlich denke ich dann so um 6:55 Uhr über das Live nach. I don't even want to think about it. Ich möchte sogar gar nicht darüber nachdenken. Listen, I'm a guy who works hard. Hör zu, ich bin jemand, der hart arbeitet. Trust me. Vertraut mir. But it's actually not me working hard, it's the Lord doing the work through me. Aber eigentlich arbeite ich ja nicht hart, sondern der Herr macht die Arbeit durch mich. That's rest. Das ist Ruhe. So what happens every morning at 7? Also was geschieht jeden Morgen um 7 Uhr? It's not my work. Es ist nicht meine Arbeit. That's why I just get in the life and the Holy Spirit flows and I'm at rest. Deshalb gehe ich einfach ins Life und der Heilige Geist fließt und ich bin in der Ruhe. Who has entered the rest from his own works. Wer in die Ruhe eingetreten ist, hat seine eigenen Werke beendet. May I suggest to you? Darf ich euch etwas sagen? That if whatever you do stresses you, they are not the works of the Lord, but they are your own works. Wenn euch etwas stresst, was ihr immer gerade macht, dann sind das nicht die Werke des Herrn, sondern eure eigenen. Think about this. Denkt darüber nach. Eta, Daniel said. Wow, sagt Daniel. This would be a video recording right now. Ich wünschte, wir würden gerade eine Videoaufnahme machen. Daniel is totally at rest. Weil Daniel komplett in der Ruhe ist. He's entered the rest. Er ist in die Ruhe eingetreten. The Lord is translating through him. Und der Herr übersetzt durch ihn. See you tomorrow. Bis morgen.